hätte auch noch, also als erstes hätte ich eine Kritik anlegen, wo du sagst, können an allen Sauereien teilnehmen. Weil das dezidiert bei Luther nicht so ist. Er ist zwar auf den Köpfen brennen und sonst was, aber immer nur im Auftrag der Obrigkeit. Ja, und das ist zentral. Und das andere ist, da ist der Luther schon tot. Das ist, okay, wie wird hier Kirche organisiert? Kirche wird jetzt tatsächlich zum ideologischen Instrument, also wenn man es richtig platt haben will, ja, ganz so platt geht es real nicht, ja, aber man kann es aber so führen. Ganz platt heißt das, okay, hier ist Schule, also der ganze ideologische Apparat ist jetzt in Händen des Staates. Ja? Und am zynischsten zum Beispiel Friedrich der Zweite von Preußen, mhm. Ja? Selber, ja, wie und, Atheist, ja, irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall mit Sicherheit kein kalvinistischer Christ, wie formal, ja? Für den ist es, dürfen alle glauben, was sie wollen, solange es ihnen nützt. Ja. Beziehungsweise solange es keine Folge hat. Können auch katholisch sein, ist auch ja. Sicherlich, wenn die Hälfte der Bevölkerung Katholiken sind, dann ist das vielleicht auch ganz sinnvoll. Ja. Aber dort, wo Kirche tatsächlich nur noch begriffen wird, und zwar vom Staat selber, als Erziehungsinstrument, ja, das können halt Atheisten sein oder selbst bayerische Kurfürsten, die dann alle möglichen Klöster einziehen, ja, die Schule selber in die Hand nehmen, die Visitationen oder Kontrollen einführen, praktisch also die katholische Kirche als was fast antistaatlich ist, ausgrenzen und hier tatsächlich ein Indoktrinationsinstrument für die Schulpflicht eingeführt. Ja? Die ist sehr rudimentär. Ja? Man hat ein bisschen Lesen und Schreiben, ja, und man wenn die Kinder halt nicht aufeinander gebraucht werden. Ja? Und dann kriegen die ein paar Braten, wird denen was erzählt. Und das hat erstmal nichts damit zu tun, was sich der Herr Luther gedacht hat oder geschrieben hat. Ja? Sondern das, was 200 Jahre später durchgezogen wird. Und das sollte man einfach nicht außer Acht lassen. Also da wurde, sagen wir, von den Regierungen wirklich ein Zynismus. Also das ist schlicht nachlesbar. Ja? Was die sich überlegen, was sollen wir den Kindern beibringen, welche Lieder sollen die lernen. Ja? Und die, das, glaube ich, wäre eher ein Zugang. Und wie gesagt, Sauereien darf man machen, aber nur im Namen der Obrigkeit.